So Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Schreibt mal in die Kommentare hier, ob euch das auch stört, dieses Logo, oder ob nur wir hier diese Meinung vertreten. Das kann doch nicht sein. Hallo und herzlich willkommen zum 113. Conncast. Heute geht es um den neuen Kaito Kid Band, endlich mal wieder. Kaito Kid Treasured Edition, Band 5. Und mit dabei ist heute auch unser Stargast. Hallo Kevin. Hallo, hallo. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Ja, schönen guten Tag. Endlich ist er da. Ich habe lang drauf gewartet. Genau, wir haben ja schon 4 Kaito Kid Bände in der Treasured Edition hier in Deutschland veröffentlicht bekommen. Jetzt wurde der 5. Band nachgereicht. Genau, in der normalen gibt es die anderen 4 auch. Den 5., den wir jetzt vorliegen haben, gibt es nicht in der normalen, in der roten Ausgabe. Die gibt es nur, um das nochmal zu betonen, nur in der weißen Treasured Edition. Also falls ihr den roten sucht, gibt es nicht. Ja, in Japan gibt es den, aber in Deutschland leider nicht. Aus lizenzrechtlichen Problemen, weil die alte Veröffentlichung schon so lange her ist, konnte man den Band nicht mehr mit nach Deutschland bringen, also den roten Band. Ich habe vorhin tatsächlich nochmal nachgeschlagen, wann wir denn die anderen Casts gemacht haben zu den anderen 4 Kaito Kid Bänden, das war in den 50er, also Band Cast 52 bis 58. In den 1950ern, ja, damals. Ja, so in etwa kommt einem das vor, ja. Wir sind jetzt hier schon bei 113 und das ist wirklich, also in der Halbzeit sozusagen, haben wir mal über die Bände gesprochen und jetzt sind wir hier und haben endlich den 5. Band, nachdem 2013 die anderen hier in Deutschland erschienen sind. Willst du mit der Einleitung sagen, dass sich die Hörer die anderen auch nochmal anhören sollen? Genau, das sollten sie natürlich tun. Cast 52, 54, 57 und 58. Und falls ihr nichts zu tun habt, einfach alle anderen 112 Casts anhören, habt ihr was zu tun. Ja, gut. Und falls ihr doch was zu tun habt, einfach nebenher anhören. Genau, das ist immer optimal. Dann habt ihr Konzentrationsprobleme. Bei dem, was ihr gerade macht. Genau, das ist immer empfehlenswert, weil wir so viel durcheinander sprechen. Wir schauen uns direkt erstmal das Cover des neuen Magic Kaito, wie er im Original heißt, beziehungsweise Kaito Kid Bands, an und sehen da direkt, es ist sehr in lila gehalten, obwohl es eigentlich sehr in weiß gehalten ist. Ist natürlich Kaito Kid typisch, vorne drauf zu sehen, wieder Kaito Kid, wie soll das anders sein? Gefesselt, geknebelt, geknebelt nicht ganz, aber gefesselt ist er zumindest. Genau, und sonst alles schön in lila Tönen. Man kann ja aber auch schon sehen, im Vergleich zu den anderen 4 Kaito Kid Bänden, dieses Treasured Edition und auch das Goshu Aoyama Presents ist nicht so schattiert, wie es in den anderen 4 Bänden ist. Also offenbar hat hier der Techniker gewechselt, der Grafiker gewechselt. Ja, das Flat-Design von iOS 8 hat hier gerade Einzug gehalten. So in etwa. Ja, kleine Änderung hier. Die größte Änderung ist aber tatsächlich hier, finde ich, auf dem Cover die Farbe des Egmont-Manga-Logos, das jetzt diesmal auch in lila ist, was auch auf der Seite, auf dem Buchrücken also, fortgesetzt wird. Ich muss kurz sagen, Philipp hat mir leider meine Reaktion vorweggenommen. Also unglaublich, wir haben jetzt die ersten 3 Bände mit dem zweiten Egmont-Manga-Logo in weiß und schwarz, wie früher. Der 4. Band erschien dann mit dem neuen, mit dem 3. Egmont-Manga-Logo in schwarz. Und nun haben wir den 5. Band mit dem neuen, mit dem 3. Egmont-Manga-Logo in lila. Ich meine, was? What were they thinking? Ja. Also, nicht nur der Grafiker hat gewechselt, habe ich das Gefühl, aber wow. Also, alle ausgetauscht. Okay. Also hätte man beim 4. Band das wenigstens in rot gemacht, wäre es noch verständlich gewesen. Aber genau. Da war es ja in schwarz und jetzt hier plötzlich in lila. Also wenn man das im Regal stehen hat, ist es kunterbunt. Ich hoffe tatsächlich, dass sie es mit den neuen Auflagen, wir haben ja auf der Leipziger Buchmesse, wo es den Band ja schon vorab zu kaufen gab, gesehen, dass die auf den alten Bänden jetzt auch die Egmont-Manga-Logos, also ich meine, die waren aber alle in schwarz, kann das Logo sein? Drauf, ich meine auch, in schwarz. Ich meine auch. Der 5. ist komplett irgendwie in lila, also da hat sich jemand gedacht, yay, lila ist eine coole Farbe, komm. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Ja, so in etwa. Also verständlich ist es nicht, aber was gibt's zum Cover noch zu sagen? Ich möchte noch was sagen, weil mir die beiden japanischen Varianten vorliegen. In Deutschland ist das Lila sehr dunkel gehalten, im Japanischen ein sehr kräftiges, etwas helleres Lila und in der Zahl 5 ist in Japan, in dem 5er Bogen unten, ist in Silber eingraviert Treasured Edition. Das sieht da besonders edel aus, das hat man für Deutschland leider nicht gemacht, stattdessen steht in Deutschland das Treasured Edition links von Kaito Kid. Also sehr edel in Japan. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, an das japanische Exemplar ranzukommen, unbedingt mal anschauen. Also meine ich wirklich ernst. Also einfach mal Kevin besuchen und dann geht's los. Ja, nicht ganz, ich wohne in Grevenbroich. Ah, okay, das war mir schon vorher klar. Ja. Ja. Genau. Ansonsten haben wir mit der Buchrücken, wie gesagt, hat auch noch eine kleine Änderung parat. In den anderen vier Bänden war es ja so, dass je nach Farbe des Bandes war auch das Gosho Aoyama in dieser Farbe gehalten. Zum Beispiel beim vierten Kaito Kid Band war das Gosho Aoyama an der Seite auch in Rot, während das Kid the Phantom Thief darunter jeweils eine andere Farbe hatte als die entsprechende Bandfarbe. Bei Band 5 ist es einfach auch lila geblieben. Naja, wenn man schon alles ändert, dann kann man das wenigstens auch so tun. Genau, also man hätte eigentlich immer, also man soll ja die Farbe des anderen Bandes übernehmen. Also der zweite Band hat Kid the Phantom Thief in Blau, die Farben von Band 1. Der dritte in Orange, wie in Band 2, ne? Mhm. Also der fünfte hätte eigentlich rot sein müssen. Und in Japan übrigens, möchte ich sagen, die Treasure Edition in Japan, dass der Schriftzug Magic Kaito, das K ist in Rot, weil Band 4 rot ist. Bei den vorigen Bänden hier hat das nicht geklappt. Man müsste allerdings hier auch in Deutschland zwei Ks wahrscheinlich rot machen oder andersfarbig. Wir haben ja Kaito Kid, dort ist es ja nur Magic Kaito. Ja, naja. Aber beim japanischen Buchrücken haben die es richtig gemacht. Kid the Phantom Thief ist in Rot. Ja, so gehört sich das auch. Und in Lila. Ja, also irgendwie, hier passt gar nichts mehr. Ja, dafür passt aber die Rückseite des Mangas. Da haben wir noch einen kurzen Einleitungstext, worum es in diesem Band geht. Fand ich diesmal sehr gut gemacht, muss ich sagen, um hier auch mal was Lobenswertes zu erwähnen. Nein, also der Band ist ja nicht schlecht, um das schon vorwegzunehmen. Ja, genau. Oder auch noch. Wir werden es erfahren in diesem Podcast 113. Genau. auf der Rückseite werden wir auch schon begrüßt, Ladies and Gentlemen. Damit sollte sich hoffentlich jeder angesprochen fühlen, in irgendeiner Art und Weise. Ja, genau. 7,50 Euro kostet der Band. Die Originalbände kosten normalerweise 5 Euro. Die anderen Treasured Editions auch 7,50 Euro. Ja. Genau. Also das ist jetzt der Standardpreis hier. Kategorie Mystery. Und die haben ja einen Nachdruck bekommen. Nochmal sagen, ne? Also... Genau. Die Bände 1 bis 4 in der Treasured Edition könnt ihr wieder bekommen zum normalen Preis von 7,50 Euro. Die roten bleiben aber eBay-Weiterverkäufern vorbehalten für 130 Euro. Ja, also wer da zuschlagen will, viel Spaß und Freunde. Alle anderen empfehle ich die weiße Variante. Die ist sowieso clean und passt auch zu unserem Conancast-Ambiente. Genau. Schlagen wir den Band mal auf, würde ich sagen. Wir haben ja wieder einige Farbillustrationen von Gosho Aoyama höchstpersönlich mit dabei, damit sich der Preis von 7,50 Euro auch lohnt und das auch wirklich den Namen Treasured Edition verdient hat, auch wenn es nicht eingraviert ist, aber Treasured Edition bleibt Treasured Edition. Ist auch so ein Zungenbrecher, Treasured Edition. Das lagt das mal 10 Mal hintereinander und dann geht's los. Ja, hier vorne drin ein Bild ist von dem 19. Kinofilm, das habe ich gleich wieder erkannt, glaube sogar zwei, nicht wahr? Also der Kaito Kid, der hier einen so mysteriös anguckt, ich glaube, der ist auch aus Film 19, aber sicher bin ich mir dann nicht. Ansonsten sehr schöne Illustration hier. Hat mir gut gefallen, tatsächlich. Auch wenn es einmal anschauen und dann war es das auch so gewissermaßen. Ja, schöner finde ich hingegen, dass das Titelbild zum ersten Kapitel Phantom Lady Teil 1 auch in Farbe gehalten ist. Da hat man gleich dann den ganzen Anfang des Mangas sozusagen in Farbe gemacht und hier das Öffnungskapitel auch mit einer Farbseite ausgestattet. Sehr gelungen, wie ich finde. Genau, da hat man sich das japanische Material voll zu Herzen genommen und auch, was in Japan halt bunt ist, auch in Deutschland bunt gemacht. Und weil wir ja auch keine einleitenden Worte haben von Gosho Aoyama, wie man es sonst so kennen könnte aus den Detective Conan Bänden, die sind am Ende zu finden. Also keine einleitenden Worte, sondern abschließende Worte. Aber wir fangen einfach direkt mit dem Inhalt des Bandes an. Mit dem ersten Fall, in Anführungszeichen, Phantom Lady Teil 1 und Teil 2. Und ich übergebe an Kevin. Ja, gerne. Davor sage ich aber eines noch. Sehr gerne. Ich finde, also wenn man sich den Inhalt anschaut, das Inhaltsverzeichnis, Color Illustration Gallery, also für eine echte Galerie, finde ich jetzt vier Farbzeichnungen, also ich finde das etwas mau. Und ich meine, eine davon ist ja eher so eine Art Grauton, ne? Also, ja. Also, ja, na gut. Grau auf Farbe gedruckt, sozusagen. Ja, also auf dem Hochglanzpapier. Ja, aber ich finde es, ja gut. Ich weiß. Keine Galerie, also ja, ich verstehe darunter. Fangen wir den ersten Fall an. Der erste Fall erstreckt sich über 2 Kapitel, heißt Phantom Lady und beginnt gleich sehr rasant, indem ein Hubschrauber zu hören ist mit Chopper, Chopper, Chopper. Kalte Fitch, Entschuldigung, ja. Kalte Fitch spielt nämlich ein Juwel aus dem Museum. Nakamori ist dabei, die Polizei ist vor Ort. Alles ist abgeriegelt. Kalte Fitch hat eigentlich schon alles getan, was er tun musste. Es geht also nur noch um die Flucht. Und er ergreift auch die Flucht in Form von Aoko Nakamori, also der Tochter von unserem Kommissar Nakamori. Und das fällt jemandem auf, nämlich sitzt ein zwielichtiger Herr in einem Auto und fotografiert die Aoko, welche gar nicht Aoko ist. Die Geschichte geht dann weiter und es geht in so eine zwielichtige Firma, wo ein Präsident Gozo eine Rede hält. Nämlich vermutet er, dass vermutete er, die Identität von Kaito Kid endlich herausgefunden zu haben, nach 18 Jahren. Nämlich sagt er, dass Kommissar Nakamori Kaito Kid ist und dessen Tochter dann seine Nachfolgerin bzw. seine Gehilfin ist. Das stimmt natürlich alles überhaupt gar nicht. Dennoch stellt er ihm eine Falle, in die er nicht zuschnappt. Das ist schon mal kurios. Es geht nämlich darum, dass Aoko eine Art ein Abendessen gewonnen hat und darf dann auf dem Tokyo Tower mit 2 Personen zu Abendessen, genau. Da gibt es auch eine Ausstellung mit Edelsteinen und allerlei Prunk und Protz zu Ehren eines sehr reichen Mannes, der kürzlich verstorben ist. Kid ist natürlich dann angetan von dieser Ausstellung und auch von dem Prunk und Protz, den es da zu geben scheint. Leider kommt ihm Akako jedoch zuvor, Akako, ne? Ich hoffe, ihr wisst alle, um wen es sich dabei handelt. Und diese diese macht ihm dann klar, dass er sich von dieser Ausstellung lieber fernhalten sollte, denn Akako hat bereits durchschaut, dass es sich dabei um eine Falle handeln könnte. Dennoch verkleidet sich unser sehr verehrter Kaito später doch noch als Kommissar Nakamori und begibt sich dann auf den Tokyo Tower, um dann seinen Platz mit Akako einzutauschen und das gemeinsame Abendbrot mit Aoko zu genießen. Oben findet man dann diese Ausstellstücke vor. Auch ein Auto, ein gewisses altes Auto, in das sich Aoko reinsetzt, von dem Kaito erstmal vermutet, das muss ja ein, sollte ja nicht funktionieren. Immerhin ist es ja er vermutet Plastik und Motorengeräusche aus einer Kassette, sag ich mal. Allen Erwartungen zum Trotz gibt es da oben aber erstens keine Kellner, die er sich gerne gewünscht hätte, und zweitens ist das Auto sogar echt. Und sobald Aoko das Auto bedient hat, gab es erstmal Handschellen rum an ihre Handgelenke und auch eine Art von Schlafgas, mit dem Aoko dann in den Schlaf versetzt wurde. Kurz danach tauchen auch schon die Übeltäter auf, die immer noch der Meinung sind, dass Kaito Kid tatsächlich Kommissar Nakamori ist, und gestützt werden sie ja durch die Annahme auch noch, weil ja sich Kaito Kid in genau diesem Moment als Nakamori verkleidet hat. Ja, Kaito Kid erinnert sich an die Ereignisse immer mehr, hat dann auch ein Déjà-vu, und dieses Déjà-vu führt dazu, dass wir einige Jahre zurückkommen, als noch Toichi Kuroba und eine gewisse Phantom Lady ihr Unwesen getrieben haben. Nämlich hatte die Phantom Lady in dieser Rückblende einen Edelstein klauen wollen, welcher sich als Fälschung erwiesen hat. Und weil sie das aber geschafft hat und auch diese Fälschung an die Polizei zurückgegeben hat, wurde auch öffentlich bekannt, dass es sich um eine Fälschung handelt. Dadurch wurden die Edelsteine quasi wertlos und die Duplikate, die man verkaufen wollte, natürlich als echte Exemplare, die hatten dann keinen Wert mehr, weil diese Fälscherei aufgeflogen ist. Und diese Rückblende zeigt einem sehr gut, wie man wie sich die Bösewichte auf die neue Auseinandersetzung vorbereitet haben, nämlich etwas penibel, nämlich durch die Rückblende verhelfen sie Kaito Kid leider auch möglicherweise zur Flucht. Und die Phantom Lady und Toichi Kuroba, der erste Kaito Kid, kommen sich ja auch schon offenbar ziemlich nahe. Ja, ob, jetzt geht's natürlich darum, ob sich Kaito Kid gut genug an damals erinnern kann. Reicht sein Déjà-vu aus, um zu entkommen? Reicht sein Déjà-vu aus, um die neuen wie alten Fieslinge festzunehmen? Und reicht sein Déjà-vu aus, um vielleicht das Herz von Aoko Nakamori zu erobern? See you next illusion. So, ja. Ja. Ja, also ich fand es einen sehr gelungenen Fall. Tatsächlich waren da nur zwei Kapitel diesmal. Als Detective Con-Leser ist man ja ein bisschen mehr gewohnt, nämlich drei Kapitel im Standard. Ich fand es aber sehr schön, dass man hier eine Rückblende bekommen hat auf die Geschehnisse von damals sozusagen. Also von der Phantom Lady und dem Ur-Kaito Kid sozusagen von ja. Toichi. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn das Ganze natürlich ein bisschen fingiert wirkt, dadurch, dass Kaito Kuroba sich das alles nur anhand der, der Erzählungen genau. von seiner Mutter so zusammenspinnt. Also ich finde, genau, das wollte ich in der Handlung selber nicht sagen, aber tatsächlich muss ich dir recht geben, also wenn, das ist kein echtes Déjà-vu, was Kaito hat. Aoyama hat das einfach so platziert, damit wir, der Leser, die Rückblende ins Gesicht bekommen, aber anhand eines normalen Menschen könnte man sich niemals durch das bisschen Info, was man vorher hat, an all diese Ereignisse, die in der Rückblende passieren, erinnern. Also das geht nicht. Ja, ist ja immer so eine Sache mit den Rückblenden. Also an sich ist die Rückblende natürlich phänomenal, auch wenn das, wenn man sich als normaler Mensch da so nicht dran erinnern kann. Aber die Gosho-Rückblenden sind ja nun mal so gestaltet, wie wir auch zuletzt beim beim Strandfall, glaube ich, war das so besprochen schon hatten. Aber auch sehr schön ist die Parallele von damals zu heute, der ganze Hintergrund. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Der Comedy-Aspekt ist natürlich bei Kaito Kid früher immer sehr im Fokus gewesen. Hier im gesamten Band. Es gab zwei lustige Szenen, ne, eigentlich nur. Ja, es ist natürlich Detective Conan-Style immer mehr. Man merkt das auch ganz klar. Also von den Zeichnungen auch, das ist nicht mehr so wie früher Kaito Kid, sondern ist mehr so wie Detective Conan heute in halt mit einem Dieb als Hauptcharakter, ja, so in etwa. Ja, mit Action trifft es auch gut. Also ich würde hier tatsächlich dann, ich gebe mal 4 von 5, keine Ahnung, Türmen. Also, um noch meine Gedanken zu Ende zu führen, ungewöhnlich wenig Witz für Kaito Kid, aber als Auftakt für einen neuen Band sind diese zwei Kapitel tatsächlich, finde ich, sehr, sehr gut. Also man kommt sofort rein, es geht sofort los, der Edelstein ist schon gestohlen, bam, bam, bam, es geht Schlag auf Schlag weiter. Dafür in Ordnung und dafür 4 von 5 Ladies. Ja, dann schließe ich mich euch an und gehe auch auf 4 von 5 Schiefbärte. Weil, wie ihr schon gesagt habt, es ist eigentlich alles dabei und wir haben sogar mehrere Geschichten hier in einer. Also wir haben ja nicht nur die aus der Gegenwart, sondern auch die aus der Vergangenheit und da kann man sich wirklich, ja, gut dran langhangeln auch und ja, auch schön war dann halt auch zu sehen, wie sich sozusagen die Eltern von Kid damals getroffen haben und wie die damals so aktiv waren und ja, hat mir sehr gut gefallen und meine Highlight-Szene war definitiv, was ich sehr erschreckend fand, war, als die Phantom Lady da mit der Axt rumgelaufen ist. Ja. Also Das fand ich sehr erschreckend im ersten Moment, bis ich dann ein paar Seiten weitergelesen habe. Ja, ansonsten, ja, wirklich sehr schön, so die Parallelgeschichte auch. Man könnte fast meinen, es ist fast das Gleiche. Ja, aber ja, auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg in diesen Band, auf den ich, wie vorhin schon gesagt, lange gewartet habe. Genau, ja, ansonsten kann man noch ergänzend erwähnen, was Aoyama auch am Ende des Bandes in seinem berühmten, ja, in seiner Playback-Episode, so heißt es, noch erwähnt. Am Ende der zwei Kapitel wird ja auch noch auf Sakamoto Ryoma angespielt, wo Aoyama ja selbst sagt, dass es ja der Fall aus Band 70 ist, auf den dort angespielt wird, also aus Detective Conan Band 70. Kaito Kid hat ja nicht so viele Bände, noch nicht. Und bei Magic Kaito 1412, was ja aktuell in Deutschland erscheint, wurde tatsächlich dieser Fall, also der Ryoma-Fall aus Band 70, direkt im Anschluss an diese zwei, an die Umsetzung dieses Falls rangehängt. Also sehr passend tatsächlich. Hat sich jemand was bei gedacht. Ja, machen wir aber weiter mit den nächsten drei Kapiteln, sehen Sie es mal, Midnight Crow, und da übergebe ich an Olli. Ja, wir befinden uns, wie im letzten Fall auch schon, gleich mitten im Geschehen. Kaito Kid, diesmal der reale, nicht Toichi, wir sind in der Gegenwart, also Kaito Kid, Kaito Kuroba in Verkleidung, plant einen Diebstahl, ist bereits mitten dabei. Und ja, während er sozusagen in das Museum, sage ich jetzt mal, einbricht, ich hoffe, es ist ein Museum, macht er sich so seine letzten Gedanken an seinen Vater, die Ratschläge, die er ihm damals mitgegeben hat. Und daher, ja, hören wir auch wieder, vergiss nicht dein Pokerface, was wir ja aus den Kaito Kid-Episoden schon sehr oft zu hören bekommen haben. Haben wir einen Audiokommentar zu gemacht. Ja, deswegen, ja, landet er da sozusagen auf dem Podest des Edelsteins, betäubt die Wachleute, ist ein wenig enttäuscht, dass alles so leicht von der Hand ging. Doch während er dann das Schloss knacken will, um den Edelstein, den Midnight Crow, zu stehlen, also das ist der weltgrößte schwarze Diamant, da hat er so einige Schwierigkeiten, weil es plötzlich in diesem Raum sehr kalt geworden ist. Und ja, da tauchen dann auch Hakuba und Nakamori auf, die eigentlich nicht da sein sollten, aber es hat sich herausgestellt, dass sie Kaito Kid nur reingelegt haben, denn in Wirklichkeit sind sie da, was er jetzt auch erschreckt feststellt. Und ja, dann sagen sie halt, dass das sozusagen genau geklappt hat, wie ein alter Mann ihnen geraten hat, und es gelingt ihnen quasi auch Kaito Kid zu fangen. Doch dann sagt er plötzlich in seinem weißen Kostüm, dass er es gar nicht ist. Und dann nehmen sie ihm die Maske ab und dann, ja, sehen sie, oh, das ist nur ein Mitarbeiter von unserer Polizeibehörde. Kaito Kid hat ihn überwältigt. Wir suchen Kaito Kid mal eben woanders. Ja, in Wirklichkeit ist das natürlich Kaito Kid, der sich eine Doppelmaske zugelegt hat. Zieht sich dann aber trotzdem zurück. Und Aoko ist am nächsten Tag sehr fröhlich, weil Kaito Kid eine Niederlage erlitten hat und ihr Vater in höchsten Tönen von den Medien gelobt wird. Und ja, sie befinden sich dann im Blue Paro, so spricht man es glaube ich aus, die Poolbar von G, dem Assistenten von Toichi. Und ja, dann unterhalten sie sich über diesen, ja, über die Geschehnisse und dann darüber sagt Kaito, dass halt dieser alte Mann da ist, der Polizei irgendwelche Tipps gibt und versuchen rauszufinden, wer das ist, aber ja, kommen nicht drauf, bis Aoko dann erwähnt, dass es Harry Nesu sein könnte, was im realen, nein, die sind alle im realen Leben, was halt in Wirklichkeit sozusagen ein Zaubertrick-Aufdecker ist, der halt immer alle Zaubertricks irgendwie aufdeckt, weil er eine super Beobachtungsgabe hat und deswegen, ja, auch Kaito Kid, der ja auch ein Zauberer ist, da in Bedrängnis bringen könnte. Ja, zum Abschluss schenkt Kaito Kuroba Aoko noch eine Krawatte für ihren Vater, der die dann auch gleich anzieht und am nächsten Tag halt mit in das nächste Monet zum Flughafen in Haneda trägt, wo sie halt diesen Harry in Empfang nehmen, was halt wirklich ein, alter Mann ist und ja, der will sozusagen Nakamori, er hofft sich Unterstützung in ihm gegen Kid. Doch der alte Mann sagt, dass ihn der Weiße überhaupt nicht interessiert. Er hat mehr Interesse an dem Schwarzen. Sehr mysteriös. Es ist nicht der Täter aus Detektiv Conan. Und zwar kommt heraus, dass dieser Schwarze sozusagen, ja, ich nenne ihn mal den Kaito Kid in Schwarz ist. Der nennt sich nämlich Kaito Kobo. Heißt er auch Kaito? Ich weiß gar nicht, wie er genau, Kaito Kobo, ja. Ja. Ja, ist sehr verwirrend. Nicht nur der Name halt, also Corbeau steht halt für Krähe im Französischen. Wer kein Französisch kann, weiß das jetzt. Merkt euch das. Ja, und es ist halt wirklich so, dass dieser Kaito Corbeau genauso aussieht wie Kaito Kid. Er hat genau das gleiche an, nur halt in Schwarz. Und das findet Kaito Kid halt heraus, als er ausgerüstet mit Wärmepads in das den nächsten Edelstein stehen will, damit ihm die Kälte nichts anhaben kann. Ja, und dann trifft er halt auf dem Dach auf Kaito Corbeau, der sich ihm als Assistent von oder Lehrling von Toichi Kuruba rausstellt und ja, den es war nicht sein Lehrling, er war ein Mitlehrling mit ihm, also er hat mit ihm zusammen wohl die Zaubertricks gelernt, aber Kaito kann sich halt nicht an ihn erinnern. Und sein Vater hat auch nie von ihm erzählt. Naja, jedenfalls vereinbaren die beiden sozusagen ja einen Wettstreit, wer sozusagen den Stein stehlen kann. Und der schwarze Kaito Corbeau sagt halt, dass er den Edelstein das nächste Mal stehlen kann, ohne ihn zu berühren. Und wenn er das schafft, dann soll Kaito Kid sein Diebsein an den Nagel hängen. Und wenn er es nicht schafft, dann wird er seinerseits aufgeben, Dieb zu sein. Ja, damit verabschieden die sich und dann sehen wir noch einen alten Bekannten aus den anderen Bänden und zwar einen Herrn in Schwarz, dessen Name Snake ist, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar gehört der zu der Organisation aus Kaito Kid, die ja immer noch nach Pandora, aha, dem Stein des Lebens suchen. Und der hat die halt beobachtet und ja, die haben anscheinend auch Interesse an dem Stein. Ja, dann sind wir halt direkt am Ausstellungsort, wo halt der Stein ist. Und ja, die haben da so wieder alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen aufgestellt. Und der Harry hat halt auch so ein Spezialgehäuse, wo Klingen drin sind. Und dann drehen die sich und jeder, der da näher kommt, wird tödlich verletzt. Und deswegen, ja, ist es dann natürlich auch eiskalt in diesem Raum, weil das hilft ja gegen Schlösser knacken. Weil dann hat man keine ruhigen Hände mehr. Und deshalb sehen die sich eigentlich schon sicher, bis plötzlich schwarze Krähenfedern vom Himmel regnen. Und Moment mal, was heißt nochmal Corbeau auf Deutsch? Mal, nein! Gott! Spoiler! Ne? Das hatte ich ja schon erklärt. Vielleicht hat man mir nicht zugehört. Na, egal. Ja, jedenfalls hatte sich Nakamori halt auch noch auf diesem Glaskasten platziert, damit man halt absolut sicher sein kann, dass der Edelstein nicht rausgenommen werden kann. Ja, aber plötzlich nach diesem Krähenfedernflug sieht man halt, dass in dem Glaskasten eine Münze mit der Aufschrift Corbeau liegt und der Edelstein ist weg. Ja, dann öffnen sie natürlich das Gehäuse, wo der Edelstein drin war. Und sehen auf dieser Münze eine Nachricht in Französisch, die hier auf Deutsch übersetzt wurde, zum Glück. Und da steht halt so viel drauf, wie dass der Kaito Corbeau wiederkommt und das nächste Mal halt den echten Edelstein stehlen will. Denn dieser hier war nur eine Fälschung. Tja, das gibt der Harry auch zu, dass der halt da das Original gegen eine Kopie ausgetauscht hat, weil er Corbeau schon kennt. Tja, Kaito Kid hat das Ganze natürlich mitbekommen. Der war als verkleideter Polizist mit dabei. Macht sich dann so seine Gedanken darüber, dass ja der Corbeau den Stein wirklich gestohlen hat, ohne den zu berühren oder das Gehäuse. Sehr mysteriös. Dann kommt er nach Hause, sieht, dass Licht in seiner Wohnung ist, betritt diese, hat schon Panik, doch es ist nur seine Mutter. Ah, Gott sei Dank. Ja, dann unterhalten die sich halt auch über den Corbeau und ob denn sein Vater einen Mitlehrling hatte. Ja, die Mutter kennt den aber auch nicht, aber sie kennt halt diesen Zaubertrickaufdecker und sagt ja, dass der nicht gerade toll ist, weil der ja alles verrät und das ist für die Branche der Zauberkunst nicht fördernd. Ja, naja, dann haben wir noch einen kurzen Schwenk in die Schule von Kaito Kid, wo auch Akako und Hakoba mit dabei sind. Und ja, Akako warnt Kaito mal wieder davor, dass er nicht irgendwelche falschen Schritte unternehmen soll. Und er sagt wieder, ich bin nicht Kaito Kid, hör jetzt mal auf damit. Also, ja, dann erwähnt Aoko noch, dass ihr Vater irgendwie eine Brandnarbe irgendwie an einer Stelle seines Körpers hatte, was aussah wie eine Handschelle. Ja, und dann geht es auch schon zum finalen Raubzug, will ich mal sagen, in das neue Museum. Ich sage immer Museum, keine Ahnung, ob das eins ist. Ja, wo dann sozusagen der Wettstreit zwischen Kaito Kid und Kaito Koroba beginnt. Gegen den echten Edelstein, den wollen sie stehlen. Und der Harry hat nochmal einen draufgelegt und hat neben der Kälte, die er erhöht hat, nochmal so einen riesen Ventilator organisiert, damit dieses Mal keine Federn die Sicht verdecken, weil er halt sagt, dass Zauberkünstler die Sicht immer irgendwie ablenken oder verdecken und dann ihre Tricks durchführen. Ja, dieses Mal kann das nicht passieren, weil die halt diesen Pusteventilator haben, der die Feder wegwehen soll. Tja, aber trotzdem erscheinen Federn. Ja, und dann wird sozusagen die Frage aufgeworfen, wer schafft es, den Edelstein zu stehlen? Kaito Kid, Kaito Corbeau, wer muss sein Dieb sein, an den Nagel hängen? Ja, das verrate ich an dieser Stelle mal nicht, um das packende Finale sozusagen noch ein bisschen anzufeuern hier. Ja, wir verraten das Finale bei Patreon für 4,99 € im Monat. Ja. Könnt ihr uns dort, nein. Oder gleich, wenn ich den nächsten Fall vorstelle, da es ja weitergeht. Ja, bestimmt erwähnen wir es vielleicht auch gleich in der Nachbesprechung. Ja. Aber egal, trotzdem, wird die Frage aufgeworfen, Kaito Kid oder Kaito Corbeau und auch die Organisation von Kaito Kid könnte nochmal ihre Finger im Spiel haben. Schließlich hat der Snake nicht umsonst am Anfang da die mit dem Fernglas beobachtet. Ja, ich würde sagen, lest den Fall selber. Er ist sehr spannend, wie ich finde. Und ja, ich würde auch gleich mal zur Bewertung kommen. Oder möchte jemand von euch vorher bewerten, weil ich gerade schon so viel geredet habe? Ich kann gerne übernehmen, kurz. Ja, ich fand den Fall, übergebe ich an dich. Ja, danke. Ich fand den Fall tatsächlich auch sehr gelungen, muss ich sagen. Kaito Kid hat ja sonst eigentlich die Mitstreiter eher von außerhalb, sprich die Leute, die seine Identität aufdecken wollen, aber eher aus der polizeilichen Sicht, also Nakamori, Hakuba und so weiter und so fort. Hier hat er diesmal einen Konkurrenten aus dem, offenbar aus dem Diebesmilieu, der auch, Raubzüge unternimmt und ihm da ein bisschen in die Quere kommt, anders noch als die Organisation auch. Also es gibt verschiedene Aspekte jetzt bei Kaito Kid, die hier mit reinspielen. Finde ich sehr gut, dass noch so ein anderer Aspekt hier mit reinkommt. Das hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Und ja, was mir sonst noch gut gefallen hat, ist der Harry oder wie auch immer. Der wirkt auf mich sehr sympathisch, muss ich sagen, vor allem, weil er hier auch ein bisschen die Jirokushi-Komponente übernimmt, die er sonst halt Jirokushi Suzuki in dem Detective Conan Manga hat, mit irgendwelchen Falltüren und Tricks, die er halt Kaito, oder Fallen, die er Kaito Kid in den Weg stellt. Hier ist es der Typ, der halt alles ganz kalt macht und dann stellt er den Ventilator auf und hat halt richtig Bock, Kaito Kid so irgendwie mal ins offene Messer laufen zu lassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, weil er auch so ein bisschen so schelmisch wirkt und das hat mir sehr gut gefallen. Also es war wirklich rundum gelungen, hat sehr viel Spaß gemacht. Comedy-Elemente gab es hier auch nicht wirklich viel, war aber dennoch sehr unterhaltsam tatsächlich. Auch, dass Nakamori da diesen eigentlich keine andere Funktion hat, als diesen Behälter da festzuhalten und den Edelstein nicht loszulassen. Ja, komm, Sie sind der leitende Polizist. Ja, halten Sie einfach mal den Glaskasten fest. Das ist eine super Aufgabe. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich gebe hier die volle Punktzahl 5 von 5 schwarzen Diamanten, wie auch immer sie hießen. Ja, ich möchte noch zwei sehr schöne Dinge ansprechen, die in diesem Fall geschehen sind. Also einmal hat ja Prinz Nakamori Korobo falsch gehört und dann auch falsch ausgesprochen, also dann Kaito Cologne, also Kaito Köln, ne? Also, ja. Das fand ich sehr schön. Und als der Kaito Korobo auf Kaito Kid aufeinander trifft, ich hätte es leider nicht besser übersetzen können, der fragte dann, ach, ich erinnere mich, du heißt doch Räuberkind. Nein, Kaito Kid. Kaito heißt ja auf Japanisch Dieb, ne? Und Kid, Englisch dann Kind, ne? Also Räuber, Kind, ja. Also, ja, also, ich hätte es nicht besser machen können, aber fand ich okay. Hat mir ganz gut gefallen, der kleine Gag. Ja. Genau, ja, und der 5, Fall 5. ist. Ja, genau. Der Fall ist ja auch entstanden, wie man anhand der Playback-Episode am Ende von Aoyama entnehmen kann, eigentlich nur zugunsten des Anime, weil die Anime-Produzenten noch ein bisschen Stoff brauchten, um die 24 Folgen vollzukriegen, hat dann Aoyama gesagt, ja komm, ich zeichne mal hier, ich habe ja sonst nichts zu tun, ich zeichne mal hier 3 Kapitel, damit ihr was zum Umsetzen im Anime habt. Also auch hier eine sehr interessante Anspielung, die ich so auch noch nicht wusste, aber gut, dass Aoyama das am Ende noch erwähnt hat. Also fand ich wirklich interessant. Ja, dann komme ich zum Schluss nochmal. Hallo, ich bin auch noch da. Falls ihr Mensch, Olli, wo kommst du denn her? Ja, falls ihr noch nicht genug von mir gehört habt, habe ich auch noch eine Bewertung auf Lager, die allerdings auch nicht großartig spannend ausfallen wird, denn ich kann mich euch beiden nur anschließen. Ich fand, das war der beste Fall aus dem Band und folglich kriegt er von mir auch 5 von 5 Corbeau-Münzen, weil er hatte eine Unmenge Vielfalt an Charakteren. Er hatte diesen Konfrontations-Wettstreit-Argument zwischen Dieb versus Dieb und Dieb versus Organisation. Und dann war da auch noch der Herr Harry mit seinen fingierten Ideen, der für Witz gesorgt hat. Und ja, dann sozusagen dieser erste Fall, wo sie dann quasi den Edelstein nicht stehlen konnten und dann versuchen sie es nochmal und da passiert irgendwie was ganz anderes, obwohl es das gleiche ist. Also ja, wirklich sehr schön, sehr guter Fall, absolut Empfehlung, das zu lesen und ja, super. Ja, machen wir weiter mit dem dritten und letzten Hauptfall sozusagen in diesem fünften Band, Sun Halo, Teil 1 bis Teil 3, also die Kapitelnamen sind hier nicht sonderlich ausgefallen, muss man sagen. Teil 1, 2, 3 für 5, 6, 7. Ja, also Sun Halo, wir beginnen damit, dass Kaito Kuroba, Moment. Oh nein, Philipp. auf der Straße unterwegs ist, er fährt mit dem Motorrad an Aoko vorbei und dann für alle Edgy-Fans sieht man hier, bekommt man hier ein bisschen was zu sehen, wo es dann noch so ein paar lustige Farbanspielungen gibt, da Aokos Hülse noch eigentlich eine andere Farbe haben müsste, laut ihres japanischen Namens oder deutschen Namens, laut ihres Namens und dem japanischen Wort Ao, wo sich dann auch Akako kurz darauf noch zu Wort meldet und meint, ja, dass ihr Höschen wäre auch weiß, was irgendwie so ein bisschen so, wollten wir das jetzt wirklich wissen? Na gut, soweit die lustige Anekdote hier am Anfang. Wir haben natürlich auch wieder einen typischen Kaito-Kid-Fall, denn im Kaito-Kid muss natürlich auch Kaito-Kid auftreten. Er will wieder etwas stehlen, und zwar ein Edelstein in einer Figur, einer Kanon-Statue. Da ist ein Edelstein drin, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Genau, und die ist wieder irgendwo ausgestellt mit irgendwelchen eine buddhistische Dame ist hier noch mit dabei. So sieht es für mich, oder Oberpriesterin wird sie hier genannt. Genau, dann begeben sie sich also ganz normal in normaler Montur, also ohne weißen Anzug, also Kaito Kuroba, Aoko, Nakamori begeben sich dann in das Gebäude und schauen sich dann mal an, einige Stunden bevor es losgehen soll, wie das denn alles so aufgebaut ist. Natürlich hat dann Kaito auch schon mal die Chance, hier ein bisschen zu gucken, wie er denn seinen Raubzug am besten gestalten kann, da alles auch abgesperrt ist und so weiter und so fort. Wir kennen das Ganze ja. Allerdings entschließt sich dann Kaito doch vorzeitig schon als Kaito Kid in Erscheinung zu treten und taucht dann einige Stunden vor seinem offiziellen Erscheinen auf und ja, auf dem Glaskasten, in der diese Statue drin ist und sagt, hohoho, ich bin der größte Lügner der Welt, so etwa, und will dann seinen Raubzug absagen. Allerdings geht dann eine Falltür auf und die ganze Statue mitsamt Kaito wird in den Boden hineingesogen sozusagen. Kaito Kid kann sich mit seiner Kartenpistole oben noch rechtzeitig aus dem Schlamassel ziehen und verhindern, dass er da hinunterfällt. Allerdings rutscht Aoko blöderweise aus und fällt runter, was Kaito Kid natürlich nicht zulassen kann, dass da jemand, den er sehr mag, also zumindest nicht als Kaito Kid, aber als Normalperson, hinunterfällt und rettet sie. Er kann aber nicht verhindern, dass die beide runterfallen. Also die beiden fallen dann runter, fallen in einen Lastwagen, werden dann wegtransportiert vom eigentlichen Ort des Geschehens, also vollkommen wirr und absurd, und fallen dann nochmal runter, als in einem LKW eine Klappe aufgeht, und fallen dann runter, wobei Kaito auf Glassplitter fällt und sich stark verletzt. Die beiden sind in einem weißen Raum, wo es nichts weiter gibt, und finden dort nur einen Zettel vor, auf dem steht: Wenn du die Wahrheit wissen willst, finde den Weg hier raus. Dododom. Ja, Kaito Kid ist natürlich schwer verletzt und hat Aoko mit dabei. Aoko ist natürlich zuerst sehr überrascht, dass Kaito Kid da ist. Und will auch seine Identität rausfinden, lässt es dann allerdings aus unerklärlichen Gründen doch. Es kommen aber so einige Verdachtsmomente auf, wie wir sie auch schon von Ran und Conan des Häufigeren kennen, dass Aoko nämlich denkt, oh, Kaito Kid ist mein Kaito, wie kann das denn sein? Ja, genau, die beiden haben dann diverse Rätsel vor sich in dieser unterirdischen Welt oder in diesen verschiedenen Räumen, die dort sind, und müssen diverse Tricks lösen und von Raum zu Raum sich weiterhangeln, während die anderen versuchen herauszufinden, wo sich denn Kaito und Aoko befinden. Denn sie vermuten natürlich, dass Kaito Aoko als Geisel nehmen wird und das Ganze nicht gut für Aoko enden könnte. Wobei Kaito Kid ja eigentlich keine Menschen umbringt, wie wir als wahre Fans wissen. Die beiden versuchen diverse Rätsel zu lösen und ob sie denn tatsächlich den Ausweg aus dieser nahezu ausweglosen Situation finden. Und ob Kaito Kid den Edelstein noch stehlen kann und was sonst noch alles passiert, das lest ihr am besten selbst in diesem Band. Wichtig ist natürlich auch noch, ob Kaito Kid denn seinen Blutungen erliegt oder ob rechtzeitig eine helfende Hand kommt und Kaito Kid die Wunden verbindet. Das lest ihr dann am besten auch selbst. Ja, wie hat euch der Fall so gefallen? Ja, also mir hat er recht gut gefallen, muss ich sagen. Also hier geht es mehr in die Mystery-Schiene, was auch hier hinten auf dem Band ja draufsteht. Ich glaube, da war Aoyama noch so ein bisschen im Conan-Fieber mit drin, mit den ganzen Rätselräumen, weil mich hat das Ganze auch sehr stark an die Realfilm-Serie von Conan erinnert. Die hatten wir ja vor Jahren auch mal. Oh Gott, das ist ja ewig her. Ja, das ist ewig her, aber da ging es ja auch irgendwie darum, dass Kogoro, Ran und Shinichi in irgendwelchen weißen Räumen gefangen waren und den Weg rausfinden mussten. Und genau, hier ist es jetzt irgendwie ganz genau so. Daran erinnere ich mich ja auch noch. Mensch. 2011 oder so muss das gewesen sein. Das ist wirklich schon ewig her, auch in der Versenkung versunken. Wer braucht diese Realfilmserie? Aber gut, Olli hat sich daran erinnert. Danke. Ja, weil es halt so absolut passend halt ist. Ja. Und mich persönlich stört es jetzt nicht, dass es hier so ein bisschen mehr in die Mystery-Schiene geht, weil ich bin ja auch Conan-Fan und deshalb mag ich das Mystery-Genre. Und dann halt auch, wie die Rätsel in den Räumen halt aufgebaut sind und halt auch die kritische Situation mit Kaito, dass er da verwundet wurde durch diesen Glassplitter und sozusagen ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und dann aber auch sozusagen die Unterstützung, die Kaito dann durch Akako und Hakuba dann irgendwie bekommt, weil die beiden ja auf der Suche nach den beiden sind, und dann halt auch ganz am Ende das Motiv des Täters oder warum man das alles inszeniert hat, dieses wir nehmen euch in den Laster und kippen euch mal irgendwo rum. Das war sehr schön dargestellt mit diesem kleinen Bildchen, wie sie da so sitzen und dann auf einmal und dann diese großen Augen da mit den kleinen Bildern. Das war sehr schön. Und mir hat auch der Aspekt gefallen, dass Kaito Toro-Bar ja diesmal auf Motorrad mit unterwegs ist und man halt sieht, dass er ja Motorrad fahren kann und damit dann auch im Privatleben mit Aoko unterwegs sein kann. Ist er nicht schon mal bei Colin auch im Motorrad gefahren? Ich meine ja, mich an einen Fall zu erinnern, wo links so ein Sitzer noch war. Genau, wo er den Hund dabei hatte, dann den Lupin von... Nicht Conan? Ja, es kann auch Conan gewesen sein. Das mit Lupin war doch Shiroxi, der gefahren ist, nicht wahr? Genau, das war... Ja. An irgendwas erinnere ich mich jetzt gerade. Naja. Ja. Ich glaube, Kaito mit Conan, war das im Film oder war das im Manga? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es war im Manga, war das? Ich dachte auch, es wäre der Fall mit dem Eisernen Dachs gewesen, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, wir sind uns nicht sicher. Er kann auf jeden Fall Motorrad fahren, ja, das halten wir fest. Und von daher, ja, auch sehr schön, dass er dann quasi gesagt hat, hey, ich habe den Führerschein und dann, ja, aber du hast dein Motorrad vor einem Jahr zu Schrott gefahren. Ja, das war sehr schön, wie gesagt, also sehr schön, sehr spannend, das Ganze zu verfolgen. Und ja, warum Aoko allerdings Kaito Kids Identität nicht herausgefunden hat, um auch nochmal auf Philipps Aussage kurz einzugehen. Ja. Ich glaube, das war halt so, er hat sie einfach geschickt abgelenkt, indem er halt gesagt hat, ja, du weißt doch, ich kann mich als jeden verkleiden und auch jede Stimme nachmachen und das ist aber alles gar nicht so wichtig. Wichtiger ist ja, dass wir jetzt aus diesem weißen Raum rauskommen. Ja, und daraufhin hat sie gesagt, echt? Ja, dann sollten wir das wohl tun. Ja, gut. Sie hat ja selbst gesagt, der Schweißgeruch und sonst alles, das erinnert sie ja ganz stark an Kaito. Genau. Und daher, für mich ist das auch zu billig, ehrlich gesagt. Also jeder normale Mensch hätte weiter geforscht und ja, also, ja, fand ich jetzt auch nicht so schön. Stirb. Ja. Was auch auffiel an dem Fall ist, es gab einmal eine Szene, wo ein Suffix verwendet wurde. Ein ja. Chan. Mhm. Und das ist zwar auch schon früher gemacht worden in der deutschen Version, wenn auch da schon immer nur sehr sporadisch. Also wahrscheinlich immer dann, wenn der Übersetzer dachte, okay, Herr und Frau passt beides nicht, Vater passt nicht, Mutter passt nicht. Ja, na gut, dann nehme ich halt das Suffix. Aber, ich tue mich damit auch schwer, muss ich sagen. Danke, Philipp, ja. Also, das stört im Lesefluss ein bisschen und wirkt halt auch in gewisser Weise inkonsequent. Weil es sonst nicht verwendet wird und dann plötzlich doch. Genau, an dieser einen Stelle auf einmal ein Chan und... War nicht auch noch ein Kun irgendwo oder so? Ich bin das mir aber nicht sicher. Gesehen. Das Chan habe ich gesehen. Ja, sofort. Genau. Also irgendwas ist mir auch aufgefallen. Irgendwo, irgendwie. Naja. Ja. 4/5. Ja, 4/5. Würde ich mich auch tatsächlich genauso anschließen. 4/5 ja. Sitzkissen. Dann gebe ich 4/5 Säulen. Ja. Gut. Dann gebe ich die LKWs. Achso, ja, auch gut. Die LKWs. Wir haben dann zu guter Letzt, also das war's soweit mit dem normalen Kaito-Kid-Content, wie man so schön sagt, Neudeutsch, haben wir noch ein Bonuskapitel. Ja, Lupin, der Gleichgültige. Und worum es in diesem Bonuskapitel sozusagen geht, das wird uns jetzt Olli nochmal kurz erklären, ist ja sozusagen die, wie hieß es, nicht die Vorgeschichte, sondern die Vorlage. Ja, die Vorlage hat er später gesagt, ja. Genau. Passt auch irgendwie so, weil die Charaktere sehen halt auch alle ähnlich aus, nur heißt der Hauptcharakter hier in dem Fall Kaito Lupin, was ja auch eine Anspielung auf wahrscheinlich Lupin the Third ist, dieser Meisterdieb aus Frankreich da. Naja, und das Ganze spielt halt in einer normalen Schule und Kaito Lupin ist halt ja trotzdem so ein bisschen nicht ganz korrekt, sagen wir mal so, weil er halt Schlösser knacken kann und auf diese Art und Weise mal schon in das Büro des Direktors quasi eingebrochen ist und dann da einige Sachen sich durchlesen kann, wie die Schülerakten oder gerne auch genommen von seinen Klassenkameraden, die Tests oder Klausuren, ich weiß nicht, was sie da schreiben. Auf jeden Fall sowas. Und dann, gibt er dann halt sozusagen schon mal, hier sind übrigens die Tests, hier Lösungen und so. Ne? Ihr wisst ja, wie das geht. Ja, da freuen die sich immer. Ja, Es wird nicht weiter darauf eingegangen, ob er damit ungeschoren davonkommt oder nicht. Naja. Jedenfalls war das sozusagen der kurze Vorblick. Denn dann geht's in der Geschichte halt auch weiter bei der Gesundheitsuntersuchung der Mädchen. Und da ist ein Doktor und der Untersuch hat gerade den alljährlichen Gesundheitscheck und untersucht halt die Schülerin gerade auf irgendwelche Krankheiten. Und ja, das ist der, ich nenne sie mal Hauptdarstellerin, die Aoko Holmes heißt. Also Aoko und den Nachnamen von Sherlock Holmes. Das stößt ihr so ein bisschen merkwürdig auf, weil der Doktor sich halt so ein bisschen merkwürdig verhält. Ja, und dann kommt halt raus, dass der Doktor in Wirklichkeit der maskierte Kaito Lupin ist. Also mit dem Namen haben wir es in diesem Podcast. Gedächtnis ist gefragt. Und der hatte halt den echten Doktor gefesselt und ja, wollte sozusagen die Mädchen selber untersuchen. Ja, halt. Kaito Lupin halt, ne? Der nicht ganz. Ja, genau. Aber wir haben ja schon so Schlawiner, ne? Das ist ja, das ist halt auch dem Direktor nicht so ganz koscher. Also der findet das überhaupt nicht toll und deswegen wollen sie halt, diskutieren die halt, was sie mit dem Jungen denn eigentlich machen können. Und dann tritt auch sozusagen, der Bösewicht, so nenne ich ihn mal, der Kenzo Guri Koji auf. Der ist sozusagen ja so ein reicher Mann oder so, der hat die Schule viel unterstützt und die beratschlagen halt, was sie so tun können. Und ja, dann ist es halt, ja, geht das Geschehen halt weiter. Der alte Doktor wird befreit und sagt, ja, da ich aber die Untersuchung nicht gemacht habe, müsst ihr alle normal untersucht werden. Tja, naja, dann geht's halt so, kriegen wir das Schulgeschehen so ein bisschen weiter mit und Aoko wird halt sozusagen für ihr Engagement gelobt, weil sie halt als ein kleines Detektivbüro da aufgemacht hat in der Schule und die nimmt da kein Geld für, sondern ja, ist einfach nur hilfsbereit und fühlt sich gut dabei, Gutes zu tun. Und ja, sie ist sozusagen so ein bisschen die Detektivin in diesem Manga. Und ja, das Ganze spitzt sich dann halt sozusagen zu. Es geht dann in die Richtung, dass sie Aoko und Kaito, die wollen das halt, den wollen sie halt entzweien, weil sie den Kaito wollen die halt, den wollen die weghaben von der Schule. Und deshalb schmieden sie halt irgendwie so den perfekten Plan und schwärzen den Kaito an, dass er irgendwelche Fotos sozusagen oder sensible Informationen irgendwie geklaut hat. Und ja, deswegen wird dann sozusagen Aoko auch noch mit involviert. Und dann kommt der Sohn von diesem reichen Mensch, der heißt, wie heißt der? Ich glaube Ken. Jedenfalls ist der Sohn von dem auch mit dabei und der fordert Kaito dann zu so einem ganz komischen Wettstreit raus, indem er sagt, hier, wir haben hier so eine Pistole und wer es als erster schafft, diesen Apfel von Aokos Kopf zu schießen, der gewinnt. Und ja, dann schafft der Ken schafft das mit dem Schießen, der kann gut schießen. Kaito schafft es halt nicht und trifft Aoko. Man denkt halt, ja, da passiert aber nichts, aber anscheinend hatte der eine echte Pistole in der Hand und ja, das verletzt Aoko. Ja, so ein Schuft. Nicht tödlich. Schießen. Aber sie wird halt dann ins Krankenzimmer gebracht und Kaito natürlich werden sofort Maßnahmen eingeleitet, weil er hat auf einen Menschen geschossen und ist damit unten durch bei allen Schülern und ja, das geht gar nicht. Und dann macht der Ken sozusagen den nächsten Schritt und will dann die Aoko möchte er dann sozusagen zur Frau nehmen und will die heiraten. Und ja, das muss Kaito natürlich verhindern, weil das ist ein, diese Familie ist ja nicht so ganz, die sind sozusagen, die sind korrupt, sag ich mal, die haben irgendwelche Verbrechen am Stecken und wollen sozusagen durch die Heirat mit Aoko, wollen sie dann sozusagen verhindern, dass der Vater von Aoko, also Nakamori, weil ich da immer noch Kommissar ist, sozusagen denen auf die Schliche kommen, weil sie sagen, ja, die werden nichts unternehmen gegen seine eigene Familie, ne? Da wäre der schön blöd, ne? Und deswegen heiratet der Sohn Ken Aokor und dann ist alles gut. Ja, Kaito will das natürlich verhindern, aber ob er das kann, das verrate ich euch an dieser Stelle nicht. Ich weiß, ich bin gemein. Aber. Ach Mensch, Olli, ja. Du kannst doch nicht, musst es doch jetzt auch verraten. Na, vielleicht übernimmt das ja einer von euch. In der abschließenden Bewertungsphase, zu der wir jetzt kommen. Oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich tue mich hier ehrlich gesagt mit einer Bewertung sehr schwer, weil es halt komplett anders aus dem System ist, sozusagen. Ist einfach alt, also älter, hat nicht so viel mit dem Aktuellen zu tun und. Ja, ich weiß, es ist ganz nett zu lesen, aber ich kann das nicht im Kontext dieser aktuellen Kaito Kid-Kapitel bewerten, muss ich sagen. Habt ihr eine Bewertung? Also, ich würde maximal 3 von 5 geben. Ja, okay. Ja, dem würde ich mich auch anschließen. Also, ist mir erstens zu alt, erstens, zweitens, das ist halt ein schöner Bonus, aber es ist nicht die Art von Kaito Kid, die ich gerne habe. Also, ich möchte keinen Kid, der jemanden wirklich ernsthaft verletzt. Das möchte ich nicht. Das passt für mich nicht zu ihm, zu Kaito Kid, den wir kennen. Darum finde ich schön, dass er das geändert hat für seinen echten Kaito Kid, der später kommt. Und auch im Allgemeinen, das ist nicht so. Ja, es ist zu anders für mich, ja. Ja. Also ich schließe mich, wie gesagt, auch an. Ich gebe auch 3 von 5 Zeugnisse, die er diesmal hoffentlich nicht klaut. Weil ich finde, es geht mehr so in die Conan-Richtung, weil es ja mehr so Mystery und Schulalltag und so ist und ja, hat mehr was mit kriminalistischen Dingen zu tun. Aber ich fand es eine nette Bonus-Story, war halt so ganz schön zur Aufheiterung. Mich persönlich hat es jetzt nicht gestört, dass der Zeichenstil so alt ist, weil ich kenne auch die älteren Bände und klar kann man die nicht mehr mit dem heutzutage vergleichen, aber es war jetzt nicht das Abturner-Argument, dass ich gesagt habe, oh nee, wie sieht das aus, lese ich nicht. Also von daher, ja, war eine nette, unterhaltsame Story. Das allemal. Und nach diesem Kapitel haben wir auch noch die zwei wirklich nette, unterhaltsame Story. Ja. Zwei Bonusseiten. Ich weiß nicht, ob er da schon noch mehr zu sagen sollte. Ich glaube, das kann man einfach selbst lesen. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Vor allem, dass Aoyama auch das selbst spielt. Also hervorragend. Ja, der beste Witz im Manga eigentlich. Nein, jetzt wundern wir nicht, aber ja. Genau, auf der nächsten Seite verabschiedet sich Kaito Kid dann. See you next Showtime. Okay. Ladies and Gentlemen, mit 500 Milliarden Ausrufezeichen, die keine Rudeltiere sind, aber gut. Coming soon. Da oben. Ja, der nächste legendäre Edelstein heißt Big Shell. Da wird schon auf den nächsten Kaito Kid Band gespoilert sozusagen. In Japan gibt es noch keine weiteren Kapitel. Also wir haben jetzt sozusagen alles, was es an Kaito Kid Material gibt, auch auf Deutsch. Also vom Manga zumindest. Also das ist wirklich jetzt momentan der Stand der Dinge. Finde ich auch sehr schön, dass es so weit gekommen ist und wir diesen Band hier auf Deutsch haben. Genau, danach noch die Playback-Episode, da habe ich ja schon ein bisschen was erzählt, das hatten wir auch in den letzten Bänden ja schon, dass Aoyama noch kurz zu den verschiedenen Kapiteln, die es hier gibt und auch zu dem Zusatzkapitel noch ein paar Informationen obendrein gibt, sozusagen als kostenlose Zugabe. Und ja, danach kommt noch die Werbung mit Conan, Detective Conan Best in the West, Detective Conan Special Black Edition, Detective Conan Sherry Edition, Detective Conan Shinichi Edition und das war's dann, einfach nur Detective Conan hinten drin. Ganz viel Detective Conan Werbung, ob das jetzt notwendig war, weiß ich auch nicht. Ja, und ganz viel Egmont Manga Hinweis. Genau, ja. Wurde ja auch verändert, dass die andere Seite da, falls das mal jemand sehen will, könnt ihr euch den Band gerne schnappen. Ja, ansonsten haben wir noch hinten die üblichen Verweise. Übersetzt wurde es diesmal von Costa Caspari. Was heißt diesmal, wie schon also immer. Genau, ja. Wie bei Kaito Kid üblich. Genau, 2017 ist der Band erschienen, 2018 in Deutschland. Steffen Hauto, Claudia hat die Gestaltung gemacht. Wie heißt sie? Willhauer? Philhauer. Ich sag lieber Manuela Rudolf hat die Koordination gemacht. Wer ist das denn? Jemand Neues. Gibt's Zuwachs? Haben wir bald ein Interview auf conannews.org mit Manuela Rudolf? Vorher muss ich nachfragen, was mit Frau Theresa Lindenstrom passiert ist. Ja. Nicht, dass sie gefeuert wurde, das wäre ja sehr schade. Ist sie auch für Detective Conan nicht zuständig, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Für Kaito Kid, meine ich. Doch, war sie vorher immer, ja. Oh, auch schon. Okay. Was ist mit ihr passiert? Wir werden im nächsten Conan-Band, müssen wir mal einen genauen Blick drauf werfen. Ja. So, dann sind wir jetzt dort angekommen, wo wir Kritik äußern können. Über den gesamten Band, oder? Bitte. Genau, Kevin. Schieß los. Aber nicht also auf mich, wie Kaito Kid. Nee, ich denke, das erste könnt ihr nochmal Philipp ansprechen. Punkt 1 ist ja das Egmont-Manga-Logo. Ja, soll ich das wirklich nochmal ansprechen? Ja, also wir haben jetzt wieder das Logo, wie gesagt, in lila, was man nicht hätte tun müssen. Ja. Ich fände es schön, wenn es tatsächlich in schwarz gewesen wäre, der Kontinuität wegen. Oder wenn man es vorher halt anders gemacht hätte bei den anderen vier Bänden, aber da man es jetzt von damals noch so hatte, hätte man das diesmal definitiv in schwarz machen müssen. Bei der Gestaltung ist ein bisschen was schiefgelaufen, was natürlich aber nur den, sag mal, naja, Hardcore-Fan will ich nicht sagen, stört, aber wenn ihr als normaler Fan... Nee, Moment mal, das würde auch... Ja. Also ich denke, das stört auch normale Menschen. Ja, wenn man es in die ersten drei Bände das zweite Logo haben, der vierte Band das neue in schwarz und der fünfte das neue in lila. Also ja. Das geht doch nicht. So Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Schreibt es in die Kommentare hier, ob euch das auch stört, dieses Logo, oder ob nur wir hier diese Meinung vertreten. Das kann doch nicht sein. Also, nee, das kann wirklich nicht sein. Und wenn man jetzt aber noch die vier in rot hat, dann ist ja das zweite Logo... aber in waagerecht. Wisst ihr? Ja. Nicht in senkrecht, sondern in waagerecht. Also, das ist ja noch schlimmer. Also, irgendwo... Nee, ich übertreibe ein bisschen, aber ja. Man hätte wirklich ein bisschen besser aufpassen müssen. Ne? Einfach mal die anderen Bände anschauen vorher, ne? Bevor man an die Gestaltung geht. Ein bisschen gucken. Ja, als weiteren Punkt haben wir noch die Soundeffekte, die jetzt ja diesmal nicht übersetzt oder, falsch, halb übersetzt wurden. Kevin also, hat die Details. Die wurden übersetzt, aber nicht retuschiert. Genau. Normalerweise machen die bei Edmund Paint auf, ne, Paint wenn mir, machen das alles weiß, was auf Japanisch ist. Und dann schreiben die auf Deutsch rüber, zum Beispiel... Chopper. Und nicht daneben, darunter, irgendwie, nein. Ja, die Hiragana oder Kanji oder was auch immer da das steht. Sind genau, Kanji sind das. Wo auf Japanisch steht, Chopper. Nee, da steht aber gar nicht Chopper. Das ist nämlich das Zeichen für Bar. Ba. Also ja, das würde auch ein Helikopter machen. Ja, aber nicht Chopper. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, die japanischen Laute sind noch vorhanden. Und das sind sie bei den Bänden 1 bis 4 nicht. Da wurden sie retuschiert. Ja. Und das ist eine ganz normale und schlechte Geldspar-Methode. Genauso wenig wurde auch retuschiert. Auf den einzelnen Seiten ist ja jeweils ganz klein zwischen den Panels immer eine Seitenzahl, 1, 2, 3, 4 bis 17, was in den vorigen Bänden auch retuschiert wurde, hier allerdings nicht. So. Jetzt habe ich es gesagt. Das ist mir ganz ehrlich sehr negativ über den ganzen Band hinweg aufgestoßen, dass hier auf einmal die Sparflamme ausgepackt wurde. Ja, also ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde es jetzt, am Anfang ist mir natürlich sofort auch ins Auge gestochen, weil man es von Kaito Kid anders kennt. Ist ja, aber dann später, bei der Poolbar Blue Parrot, da wurde es dann übersetzt und retuschiert. Ja, so wie man es aktuell in zahlreichen anderen Manga-Serien auch macht, nur bei Detective Conan haben wir, oder bei Kaito Kid damals, hatten wir auch den Luxus noch, dass es halt nicht, oder dass es retuschiert wurde. Jetzt, ja, der neue Standard sozusagen hat eingezogen. Ja, aber in den neuesten Conan-Bänden wird ja auch nicht auf einmal gesagt, oh, wir retuschieren nicht mehr. Wir hatten jetzt ein paar Monate Pause, Aoyama war krank, so, ab jetzt wird nicht mehr retuschiert. Das ist jetzt eine neue Generation, Pech gehabt. Ich denke, das liegt an den paar Jahren Pause, die dazwischen lagen. Ist natürlich entschuldbar, aber nichtsdestotrotz sollte man hier versuchen, eine Kontinuität beizubehalten. Ich denke mal, wenn jetzt Band 6 eventuell in 5 Jahren erscheint oder was ich was, dann kann man ja nicht nochmal alles anders machen. Dann kann man ja nicht sagen, wir nehmen das erste Egmont-Manga-Logo. Also ich hoffe, in 6 Jahren haben wir kein viertes Egmont-Manga-Logo, ey. Das würde mich echt fertig machen dann. Ja, das ist die Frage, wie lange hat es sich denn hingezogen, also wie, wir haben ja jetzt schon ein paar Logos, also es ging ja schon über ein paar Jahre. Ja, ja, klar. Also das alte ist ja von 2013. Ja, und jetzt haben wir das geändert wurde. 18, ganz frisch, das 5 Jahre. Das erste ist ja noch von 2001 ungefähr. Um vielleicht noch was Positives anzumerken, ich bin wirklich sehr froh, dass wir diesen Band hier in Deutschland bekommen haben, wenn auch nur in der weißen Ausgabe, was allerdings in meinen Augen keinen Abbruch tut, denn die weiße Ausgabe reicht, die haben wir auch in zahlreichen News-Podcasts ja schon gesagt, wir brauchen die rote Ausgabe eigentlich nicht, das ist nur für wirklich die Extremsammler, die das auch haben wollen, aber die weiße Ausgabe reicht vollkommen. Der Inhalt ist auch soweit sehr zufriedenstellend, wenn auch teilweise ein bisschen kurz, muss ich sagen. Also es sind ja 8 Kapitel plus der Bonus, der sozusagen füllend wirkt. Ich bin froh, dass wir überhaupt ein Band haben, denn wenn wir noch auf weitere 3 Kapitel hätten warten müssen oder so, dann hätte es sich noch ein paar Jahre gezogen, bis wir den Band in Deutschland hätten. Von daher bin ich froh, dass wir ihn jetzt haben, auch mit dem Bonus. Alles soweit ganz okay, auch wenn der Bonus-Manga am Ende natürlich ein bisschen die Gesamtstimmung oder die Gesamtbewertung nach unten reißt. Also ich gebe hier mal, obwohl es der 5. Band ist, nur 4 von 5. Keine Ahnung. Handschellen. Ich gebe auch nur 4. Für mich hat es den Grund, einmal hätte man, wie gesagt, das Cover, die Covergestaltung, da hätte man aufpassen müssen. Und zweiter Grund sind die Soundwörter. Das passt so nicht. Der Rest ist völlig in Ordnung. Es ist ein guter Band. Ja, 4 von 5 heißt nicht irgendwie schlecht. 4 von 5 ist doch schon obere Schublade. Besser als Filler-Episoden. Obere Schublade, ja, genau. Genau. Soweit sind wir schon, genau. Und nein. Aber also es reicht. Die beiden Gründe sind für mich der Knackpunkt dafür, dass es nicht reicht für die volle Punktzahl. Aha. So. Und nur die beiden Punkte. Alles andere ist hübsch, hat Edmund Manga toll gemacht, ist schön. Danke an die im Impressum stehen, alles gut gemacht, alles schön. aber das sind die beiden Dinger hier. Nein. Gut. Los, Olli, wir brauchen noch die 5 von 5. Du bist jetzt dafür zuständig. Ja, die kriegt ihr von mir auch. Und ja, alle Hörer auch. Und zwar halt, ich gebe dir recht, Kevin. Also, ich finde das Logo auch in Schwarz hätte es besser gepasst und das mit den Soundworten, klar, das hätte man auch besser machen können. Also 4 von 5. Nein, weil, ich war noch fertig mit dem Satz, da war ja noch so ein, ne, da kommt doch was. Weil, wie gesagt, ich gebe dir recht, aber für mich persönlich sind das ja keine Totschlagargumente, die sozusagen den Band nach unten ziehen. Also es, klar, es büßt an Qualität ein, aber für mich persönlich ist der Inhalt mit den Geschichten und den Zusatzinformationen, das ist für mich ja das, was den eigentlichen Band ausmacht. Und deswegen, ja, kann ich da keine große Kritik dran finden. Die Geschichten fand ich alle super, die habe ich gern gelesen, die lese ich auch gerne noch ein zweites Mal. Definitiv, ja. Die Bonus-Episode fand ich, wie gesagt, auch der zweite gut. Bonus war der Wahnsinn. Also, da haben die mich echt erwischt. Die zweite Bonus-Episode, die eine Seite war auch super, wie früher in den Kaito-Kid-Bänden und in den ersten Conan-Bänden gab es das ja auch schon. Ja, genau. Also das war, das vermisse ich auch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Sehr schön. So einen kurzen Gag. Ja. Das war sehr, sehr schön. Ja, aber schön so dieses hinter den Kulissen, auch die Kommentare von Aoyama, wo er erzählt hat, was er sich dabei gedacht hat, finde ich immer sehr schön. Auch wo er diesmal nicht mit Herzchen und Grinse-Emojis gespart hat. Ja, was mir so ein bisschen gestört hat, aber wie gesagt, absolut kein Gegenargument dafür, war halt hinten bei der Werbung, dass da 4-mal da dieses Manga-Logo von Egmont da mit den Verweisen war oder 5 oder 6. Ich weiß nicht, ob sie da noch ein paar Seiten brauchten oder so, keine Ahnung, aber naja. Wie gesagt, also von mir absolute Kaufempfehlung, kauft euch dieses Juwel, dieses weiße Juwel, die Nummer 5 von Kaito Kid. Dann sage ich doch nochmal, wenn wir schon so weit sind, hinten wegen der Werbung, also ganz ehrlich mal, wenn hier so viel Platz ist, dass man 5-mal oder 4-mal Werbung machen muss für die Social-Media-Kanäle, warum macht man da nicht Werbung rein für den Conan vs. Kaito Kid Sonderband? Das wäre doch ideal gewesen, oder? Im Prinzip ja. Also sie hätten alle Sonderbände perfekte, da reinbringen können. Sie hätten auch das noch hätte die erste Werbung sein müssen. Erstmal Conan vs. Kid und dann halt die anderen Conan-Sachen. Das ist so der perfekte Übergang von einem Aoyama zum anderen Aoyama-Werk. Und dann... Also ja, so geht das. Ich muss zu der Werbung sagen, ganz ehrlich, welcher Kaito-Kid-Fan hat denn nicht in irgendeiner Art und Weise von Conan Notiz genommen? Also jeder weiß doch, der Kaito Kid liest, dass es auch Conan gibt. Es geht ja, ja eigentlich gar nicht anders. Von daher ist diese Werbung eigentlich vollkommen in meinen Augen irrelevant, weil... Weil wir das alles eh schon haben. Ja, das kennt doch jeder. Oder gibt's Fans, die nur Kaito Kid lesen, aber nicht Detektiv Conan? Also vom Manga vielleicht her schon, aber jeder, der Kaito Kid liest, der kennt doch zumindest Detektiv Conan. Anders, also... Ja, okay, den Punkt gebe ich dir. Also man hätte auf andere Serien, zum Beispiel Ranma in Half oder Jolly Kill Kill hätte man hinweisen müssen oder sowas. Okay, Inuyasha. Aber gut, ja, das ist jetzt Kleinkram hier am Ende. Ich muss nochmal dazu sagen, weil euch das erwähnt hat, ich würde dem Band auch natürlich eine vollkommene Kaufempfehlung geben. Also der ist auf jeden Fall kaufenswert, vor allem wenn ihr die anderen vier Bände schon habt. Auch wenn ihr die anderen vier Bände in der roten Ausgabe habt. Dann auch. Aber nur Weiß. Wenn euer Regal eine kleine Tür hat und man diese eine Spalte zumachen kann, ne? Denn ja. Wenn ihr Besuch habt, wenn der das sieht, ihr wisst genau, was passiert. Da lodert was nachher, da lodert was. Und ich meine nicht die rote Farbe von den vier Bänden, die ihr habt. Nein, da brennt's förmlich. Also das ist nicht ansehbar. Ja. Also ich muss sagen, ich stelle die bei mir auch hinten ins Regal, damit ich das bloß nicht jeden Tag sehen muss, wie ja diese Logos vertauscht wurden. Katastrophal. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ihr dürft uns gerne noch in die Kommentare schreiben, ob euch diese Logo-Problematik auch so sehr kratzt wie uns. Ja. Denn wir sind hier wirklich am Brennen da drauf. Und aber es könnte auch nur mein... Ach nee, das sage ich nicht. Ja, gut. Ich verweise vielleicht auf ist es nur die Gürtelrose, die ich habe seit neulich, aber wer weiß das schon. Ich verweise auf unsere Social-Media-Kanäle, nicht die von Egmont. Nämlich facebook.com/EgmontManga, ConnenNews, instagram.com/ConnenNews, twitter.com/ConnenNews, ConnenNews.org, Moment, ich komme schon ganz durcheinander. ConnenWiki.org, ConnenForum.org, habe ich irgendwas vergessen. YouTube.com/ConnenNews und auf iTunes sind wir als ConnenCast oder ConnenNews zu finden. Da könnt ihr uns gratis abonnieren für 0 Euro, nicht 7,50 Euro. Ich bedanke mich fürs Zuhören, werde diese Bände jetzt ganz hinten im Regal verstauen. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zu Kaito Kid 6. Ja, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, wann wir denn die 6 kriegen. Also ich glaube, wir müssen jetzt noch ein paar Jahre warten. Ich finde es ein bisschen riskant, das jetzt schon anzukündigen. Oh, ich werde in Ungeduld warten. Aber gut, ich verabschiede mich auch, sage tschüss und wie würde Kevin sagen? See you next illusion. Ja, und Kevin verabschiedet sich nicht, er bleibt einfach hier. Nee, ich verabschiede mich auch und zwar... see you next illusion. So, ja.